Überwältigt von den Medien hinterfrage ich mein Tun. Was bin ich doch, ein Nichts als Gesicht der Degeneration. Keiner scheint sich mehr zu rühren, keiner der aufschreit. Ändern würde das auch nichts, es tut mir leid. Und wenn wir einmal etwas tun, ist oft noch blanker Hohn. Aber wenigstens ist besser als Resignation. Verdrängung und Faulheit, kann das schon alles sein? Ich sage, Verstand gebannt aus dem Bewusstsein. Lieber doch nur eitel Sonnenschein, Intellekt ist weg, es regiert an Fälligkeit. Doch jeder weiß eigentlich ganz genau Bescheid. Ich weiß doch ganz genau, was überall abgeht. Und außer dem Gerede sich gar nicht viel bewegt. Bequemlichkeit und keine Skrupel, kann das schon alles sein. Ich sage nichts. Geschoben, nur weg von mir. Doch die anderen schieben munter weiter, letztendlich zurück zu mir. Verantwortung, Verantwortung. Ist ja nicht so, dass ich mich nicht trau. Ich bin leider nichts, dabei weiß ich ganz genau, dass Milliarden Menschen sich jetzt genauso fragen. Was kann gerade ich dagegen tun? Ich entziehe Ungerechtigkeit, Zerstörung, Zerfall und Untätigkeit. Die Härte ist ja, dass ich manches abkapiert und trotzdem bei mir nichts passiert. Die eigene Unfähigkeit wird nun schon akzeptiert und damit jedes Unrecht toleriert. Wegsehen und nichts tun, kann das schon alles sein. Ich sage, Verstand gebannt aus dem Bewusstsein. Lieber doch nur eitel Sonnenschein, Intellekt ist weg, es regiert an Fälligkeit. Doch jeder weiß eigentlich ganz genau Bescheid. Ich weiß doch ganz genau, was überall abgeht. Und außer dem Gerede sich gar nicht viel bewegt. Gewohnheit und Naivität, kann das schon alles sein. Ich sage nichts. Der schwerste Kampf ist der Kampf gegen uns selbst. Der schwerste Kampf ist der Kampf.